Feuer. Gebannt in den Flammen züngelt das Feuer. Die Scheite fallen zusammen, lodern flackernd ungeheuer. Es ist ein altes Ritual, das Spiel mit der heißen Glut, mit bösen Folgen, Leid und Qual, es zu bannen fordert Mut. Spendet Wärme und auch Licht, zerstört Wälder Meter um Meter. Ohne es gib es uns nicht, verschlang Hexen und Verräter. Heißt Leben und auch Tod, der schmale Grat nennt sich die Flamme. Und es wird noch weiter brennen, oh, mir wird Angst und Bange.